Ich schreite heutzutage über die Leninallee, vorbei am Rosa-Luxemburg-Platz entlang. Der Karl-Marx-Allee See, und ich sehe in der Stadt einen PDS-Infostand, rote Schweine. So habt ihr sie noch vor 10 Jahren genannt. Rote Schweine, so habt ihr sie noch vor 10 Jahren genannt. Und heute sitzen diese Genossen wieder am Parlament. Sie predigen den alten Schleim, den man heutzutage noch von früher kennt. Wie schnell konntet ihr vergessen? Schnell alles und nicht vergeben, wollt ihr wieder Sklaven sein und in der Sklaverei leben. Mauerschützen, Denunzierung, Todesstreifen, Inhaftierung für Frieden und Sozialismus, seid bereit. Wie blind seid ihr geworden? Ich kann euch nicht verstehen. Wege, die in Seelen führen, den wollt ihr wieder neu begehen. Wie blind seid ihr geworden? Ich kann euch nicht verstehen. Sie hassen unser Vaterland und ihr wollt es nicht sehen. Wieder das Sagen, und es war gar nicht alles so schlecht. Damals zu Erichs Tagen, die ersten Schreierhallen, baut die Mauer wieder auf. Die Teilung unseres Vaterlands nehmen sie billig in Kauf. Minenfelder, Observierung, Parteitage, weiter heuchler Regierung für Stalin. Blinde Volksamkeit. Wie blind seid ihr geworden? Ich kann euch nicht verstehen. Wege, die in Seelen führen, den wollt ihr wieder neu begehen. Wie blind seid ihr geworden? Ich kann euch nicht verstehen. Sie hassen unser Vaterland und ihr lasst es geschehen. Sie hassen unser Vaterland und ihr wollt es nicht.